I want you to turn to Hebrews again, and we'll continue. Ich möchte, dass ihr noch einmal hinschlagt wieder zum Hebräerbrief, und wir werden darin weitermachen. If you go to YouTube and put Larry Norman in, you'll find some. Wenn ihr zu YouTube geht und zu Larry Norman geht, some things you can look at. Dann findet ihr ein paar Dinge. Da könnt ihr euch das anschauen. He's on his deathbed for 30 seconds. You can see him. Und für 30 Sekunden kann man auch sehen, wie er da auf seinem Totenbett and ist. He's just laughing and making jokes. Und er lacht und er macht Späße. So happy. He just knows God's coming to take him. And er ist total glücklich. Er weiß, Gott wird ihn gleich nehmen. And this is how I want to live. Und so möchte ich leben. Let's pray. Lass uns beten. Lord Jesus, thank you for this evening. Herr, danke für diesen Abend. Bless these words to our hearts. Segne diese Worte hinein in unser Herz. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Let's look at chapter 3. Schauen wir uns einmal Kapitel 3 an. If you can give us all some light. I want you to look at chapter 3. I want to look at some verses in chapter 3 and 6. Ich möchte uns mal ein paar Verse anschauen, Kapitel 3 and und Kapitel 6. Let's start with verse 6 of chapter 3. Beginnen wir mit Kapitel 3, Vers 6. But Christ was faithful as a son over his house. Aber Christus war treu als Sohn über sein Haus. Whose house we are. Sein Haus sind wir. If we hold fast our confidence, wenn wir die Zuversicht and the boast of our hope firm until the end, und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. It doesn't mean that our salvation is something that rests on our ability to hold on. Das bedeutet nicht, dass unsere Errettung irgendwie jetzt etwas wäre, was darauf beruht, dass wir irgendwie festhalten oder durchhalten. But our experience, aber es ist schon so mit unserem Erleben, mit unserer Erfahrung jeden Tag. It rests on our ability to hold on to something that I'm going to talk about tonight. Es hängt davon ab, von unserer Fähigkeit, an etwas festzuhalten, worüber ich gleich sprechen werde. And that's the goodness of God. Und das ist die Güte Gottes, when wir lose sight of God's goodness, wenn wir Gottes Güte einfach aus dem Blick verlieren, we can just slip away. Dann können wir damit auch so dahin gleiten. Now in Hebrews chapter 11, in Hebräer Kapitel 11, go back a little bit, I can't see those people. Ja, bitte. If you turn to Hebrews 11, keep your finger in chapter 3. Bleiben wir mit einem Finger im Kapitel 3 und gehen wir zum Hebräer 11. Just want you to look at one verse. Ich möchte, dass ihr einmal einen Vers anschaut. Verse 32. Vers 32. But what more shall I say? Und was soll ich noch sagen? For time will fail me if I tell you of Gideon. Denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Samson, Jephtha, of David of Samuel, Samuel and the prophets. Und die Propheten. Samuel and David. Samuel und David. Where's Solomon? Wo ist Salomo? I thought Solomon was this unbelievably great king. Ich dachte, Salomo war dieser unglaublich großartige König. God appeared to Solomon twice. Gott ist dem Salomo zweimal erschienen. But Solomon worshipped demons at the end of his life. Aber so Salomo betete Dämonen an am Ende seines Lebens. He bowed himself before idols at the end of his life. Er beugte sich nieder vor Götzen am Ende seines Lebens. Literally worshipped idols. Und er hat Götzen angebetet. And he is not in the book of Hebrews. He's not in chapter 11. Und er ist in Kapitel 11 im Hebräerbrief nicht this zu finden. This is the hall of fame of people who had an authentic faith from the beginning to the end. Das ist die Ruhmeshalle derer, die einen authentischen Glauben hatten von Anfang bis zum Ende. And authentic faith will always express itself in authentic community. Und authentischer Glaube wird sich auch immer auswirken in eine authentische Gemeinschaft. If you have authentic faith, you have to seek out someone else who has it. Also wenn du authentischen Glauben hast, dann wirst du automatisch auch jemand anders suchen, der auch diesen authentischen Glauben hat. And when you find someone, you have authentic community. Und wenn du die andere Person dann findest, dann hast du authentische Gemeinschaft. Now in chapter 3 again, go back for a moment. Gehen wir zurück zu Kapitel 3. It tells us to hold on to the end. Da wird uns gesagt, wir sollen festhalten bis zum Ende. And there's a reason for this. Und da gibt es einen Grund für. Because God has a plan for me. Denn Gott hat einen Plan für that's mich. That's not just half my life. Der betrifft nicht nur mein halbes Leben. But it's all of my life. Er betrifft mein ganzes Leben. And he has a process for me. Und da gibt es einen Prozess, der da abläuft. This word end is the word telos. Das Wort Ende ist das Wort Telos im Griechischen. In einem Bibelwörterbuch wird es zum Beispiel definiert als die Vollendung eines Prozesses. Bevor Jesus starb am Kreuz, in John 19, he said, it's finished. In Johannes Kapitel 19 rief er aus, es ist vollbracht. Tetelestai. Tetelestai im Griechischen. The process is now complete. Der Prozess ist jetzt abgeschlossen. And he gave up his spirit and he was gone. Und so gab er seinen Geist ab und er war weg. God has a process for us. Gott hat für uns einen Prozess, that he wants us to finish. Und er möchte, dass wir diesen abschließen. He doesn't want us to complete it 90%. He wants us to go to the end. Und er möchte nicht, dass wir es einfach nur 90% irgendwie schaffen, sondern er möchte, dass wir es bis zum Ende einfach durchhalten. And in this book there's such a call to look, don't stop, complete this. Und in diesem Buch, dem Hebräerbrief, finden wir einfach so einen Ruf danach, hey, halt nicht an, sondern mach es fertig, bring es zum Ende. Go to verse 14, chapter 3. Vers 14. For we have become partakers of Christ. Denn wir sind Teilhaber des Christus geworden. And the amplified version adds, dann fügt die erweiterte Version hinzu, of all he has for us. Wir sind Teilhaber geworden von allem, was er für uns hat. We've become partakers of Christ and all he has for us. Wir sind Teilhaber des Christi geworden in allem, was er für uns bereitet hat. If wenn, there's a condition, da gibt es diese Bedingung if daran, we hold fast, wenn wir festhalten, the beginning of our assurance firm until the end. Die anfängliche Zuversicht bis zum Ende standhaft. I don't want to be like a 100-yard sprinter. Ich möchte nicht so sein wie ein 100-Meter-Läufer. People who take off and then they just stop. Die einfach lossprinten und dann irgendwo Schluss machen. I don't want to be a 440-sprinter. Ich möchte auch nicht jemand sein, der die 400 Meter läuft. We want to be a marathon runner. Wir wollen Leute sein, die Marathon we laufen. Want to finish this thing all the way to the end. Wir wollen einfach durchhalten bis zum Ende. So that one day when we are on our deathbed, sodass dann eines Tages, wenn wir auf unserem Totenlager liegen, and the people circle our bed, und dann die Menschen um uns herum stehen am Bett, our hearts full of joy, unser Herz einfach voll Freude ist, we can say like Paul said in 2 Timothy chapter 4. Und wir einstimmen können in dem, was der Paulus sagt im 2. Timotheus. I finished my course. Ich habe meinen Lauf abgeschlossen. You know what it's like when you finish a course. Wie ist das, wenn man seinen Lauf vollendet? I worked on my master's thesis for 2 years. Für 2 Jahre habe ich an meinem Masterarbeit gearbeitet. I really wanted to learn the subject, so I really worked on it. Ich wollte wirklich dieses Thema mir aneignen und deshalb habe ich sehr hart daran gearbeitet. I got an A+ on it. Und ich habe so auch ein A+ bekommen. Excellent. But when that was completed, I tell you, I went out and bought myself a steak. Ja, weil als das fertig war, habe ich mir gedacht, jetzt werde ich erstmal ein richtiges Steak essen. It was so such a nice feeling to get that thing over with. Das war so eine wunderbare Sache, einfach damit jetzt auch fertig zu sein. It's complete. It's finished. Fertig. And one day we will finish our course if we hold fast. Eines Tages werden wir unseren Lauf vollenden, wenn wir einfach standhaft bleiben. Now go to chapter 6. Gehen wir zum Kapitel 6. Let's go back to verse 6. Vers 6. Starting with verse 4 in English. Mit Vers 4 beginnen wir im Englischen. Regarding those who have been once enlightened, and then it goes on to say and have fallen away. Und es geht um die, die einmal erleuchtet waren, und dann heißt es von denen, dass sie doch abgefallen sind. Those who once were living in an authentic faith. Das sind die, die einmal in einem authentischen Glauben gelebt haben. It was the real thing. It wasn't religion. Das war ganz echt. Es war nicht Religion. It was Galatians 2:20. Es war Galater 2:20. I am crucified with Christ. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nevertheless I live. Und nichtsdestotrotz lebe ich. But it's not me who lives. It's Christ who lives in me. Aber nicht mehr ich lebe, sondern es ist Christus, der in mir lebt. And the life that I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who gave himself for me. Und das Leben, was ich lebe jetzt im Fleisch, das lebe ich durch den Glauben des Sohnes Gottes, der sich für mich selbst gegeben hat. Es ist authentisch. But they fell away. Aber sie sind abgefallen. And it's impossible to renew them again to repentance. Und es ist unmöglich, sie zur Buße zu erneuern. Not to salvation, to repentance. Es geht dann nicht um die Errettung, sondern um zur Buße zu erneuern. Because there's a problem here. Weil da gibt es dieses Problem. They crucify Christ again. Sie kreuzigen Jesus wiederum. In their attitude. In ihrer Einstellung. Because The crucifixion of Christ. Denn die Kreuzigung Christi is the greatest expression of God's goodness that will ever exist. Ist der größte Ausdruck von Gottes Güte, der jemals existiert hat. He can give me nothing greater. Es gibt nichts Größeres, was er mir schenken He könnte. Gave us his own son. Er hat uns seinen eigenen Sohn gegeben. Butchered on a cross. Abgeschlachtet am Kreuz. To pay for our sin. Um für unsere Sünden zu zahlen. So we could have eternal life as a free gift. Auf dass wir das ewige Leben haben können als ein freies Geschenk. So he could transfer his righteousness to me. Auf dass er mir seine Gerechtigkeit übertragen kann. So that when he looks at me, he sees his own righteousness. Auf dass wenn er mich anschaut, er seine eigene Gerechtigkeit in mir sieht. In Romans chapter 5. In Römer Kapitel 5. What greater goodness can there be? Welche größere Güte könnte es dann noch geben? And yet it doesn't affect me. Und doch hat das irgendwie keinen Einfluss auf mich. Yet I still live selfishly. Und doch lebe ich immer noch so selbstsüchtig. And my attitude is saying this. Meine Einstellung, die ist so diese. Yeah, I'm not so impressed. I mean, I know the whole story. Ja, so sehr beeindruckt bin ich da nicht. Ich kenne die Geschichte. I hope it didn't hurt too much. I feel also, bad. Hoffe, das But, hat nicht so weh getan. Also, You know, maybe if you do it again or. Vielleicht, I might get it, you vielleicht know? Wenn das nochmal macht, vielleicht verstehe ich es dann. I'm sure if he did it two more times, on the third time, I think I might. Zweimal machen würde, vielleicht beim dritten Mal, vielleicht kapiere ich es dann. I might be moved. Vielleicht bewegt es mich dann auch. This is the indifferent, the callousness. Das ist diese Gleichgültigkeit, diese Sorglosigkeit. But Jesus died once and once only. Aber Jesus starb einmal und nur einmal. And look at verse 7 now. Vers 7. Pick it up from last week. For the ground that drinks the rain. Denn ein Land, das den häufig darauf kommenden Regen trinkt. This rain is God's goodness. Dieser Regen, er spricht von Gottes Güte. Which often falls on it and brings forth vegetation, useful. Und nützliches Kraut hervorbringt. Useful to those for whose sake it was also tilled. Für diejenigen, um deren Willen es auch bebaut wird. Receives a blessing from God. Es empfängt Segen von Gott. Goodness falls on our life. Die Güte Gottes, sie fällt auf unser Leben. And we express it in the body. Und wir drücken sie auch wieder aus im Leib. We express our love to the saints. Wir drücken unsere Liebe aus gegenüber den Heiligen. We serve the saints out of thankfulness. Wir dienen den Heiligen aus Dankbarkeit. And it produces the blessing of God. Very much includes und was es produziert, ist, dass einfach der Segen Gottes etwas einschließt. An authentic community. Nämlich diese authentische Gemeinschaft, I mean, die entsteht daraus. The greatest blessing in my entire life when I found other people who had an authentic faith. Und das war der größte Segen in meinem Leben, als ich da andere Menschen fand, die einen authentischen Glauben hatten. I mean, I went to the leader of my church. Ich bin zu dem Leiter meiner Gemeinde gegangen. And he's at the door smoking a cigarette. Er steht an der Tür, er raucht eine Zigarette. And I walked out and my mother said, I want you to talk to him. Und meine Mutter sagte, ich möchte, dass du mit ihm redest. And he says, your mother tells me you have this like born again thing. Und er sagte zu mir, deine Mutter sagt mir, dass dieses wiedergeborene Ding da irgendwie unterwegs. I said, yes, I've been born again. Ja, ich bin wiedergeboren worden. And he says, yeah, it happened to me too. It's going to pass. Naja, das ist mir auch passiert. Das geht schon vorbei. That's the last time I ever went there. Das war das letzte Mal, dass ich dorthin ging. Right, last time. Das war das letzte Mal, dass ich dorthin ging. To find people who had a real faith. Ich musste Leute finden, die einen echten Glauben hatten. And God tested me. Und Gott hat mich geprüft. And I couldn't find them. Und ich konnte sie nicht finden. And then the phone call came and I went and bingo. Und dann kam dieser Anruf und dann ging ich. Und boom, da war's. These people were more radical than I was. Die waren noch radikaler als ich. I mean, these girls were singing worship songs with their eyes closed. Diese Mädchen, sie haben Anbetungslieder gesungen mit geschlossenen Augen. I'd never seen that before. Das habe ich noch nie zuvor gesehen. And they were lifting their hands in the air, and I thought, wow. Und die haben ihre Hände gehoben in die Luft. I was just staring at people. Wahnsinn. Wow, I've never seen this. Wow. Das habe ich noch nie gesehen. And they were like, Jesus. I was like. I thought they were weird. Ja, I thought, wow. Die müssen seltsam sein. I mean, come on, Wahnsinn. Man, I'm too cool for this. Dafür bin ich zu cool. Was ist da los? A couple weeks later, I was like, Jesus, man, später, I love you. Jesus, yeah. Ja. I loved it. Ich hab's geliebt. I was like a fish among fish. I loved it. Ich war wie ein Fisch unter Fischen. A dog among dogs, wie ein Hund unter Hunden. Cat among cats. I just loved it. Katze unter the goodness Katzen. Of God is expressed in the church. Die Güte Gottes, sie drückt sich aus in der Gemeinde. But look what happens. And it's a blessing. Und es ist ein Segen. It's like the greatest blessing we could have. Und es ist der größte Segen, den wir haben können. But verse 8. Ja, Vers 8. But if it yields thorns and thistles, it's worthless. Wenn es aber Dornen und Disteln hervorbringt, so ist es unbrauchbar. Some people are in the church and they just find things to pick at. Es gibt Leute in der Gemeinde, die schauen noch rum, um an irgendetwas rumzumäkeln. Someone singing and they say, look at the dress that girl's wearing. Da singt jemand seine, so schau mal das Kleid da an. You see how that the color of the stage. Schau die Farbe an von der Bühne. They don't see anything good. Sie sehen das Gute einfach because they have nothing good to bring. Weil sie auch nichts Gutes haben, was sie mitbringen. Because the cross has not transformed their heart. Weil das Kreuz ihr Herz nicht verwandelt hat. And there's no God is not granting them repentance. Und Gott er gibt ihnen nicht diese Buße. Because Romans chapter 2 verse 4, it's the goodness of God that leads us to repentance. Weil ja im Römerbrief heißt im Kapitel 2 Vers 4, dass die Güte Gottes ist, die uns zur Buße leitet. And God doesn't grant it to people who are proud. Aber Gott gibt es nicht Leuten, die stolz sind. He resists the proud. Er widersteht dem Stolzen. In James 4, 6. In Jakobus Kapitel 4 Vers 6. And then we walk around like I can't see anything. Und laufen wir so herum und sagen so, ich kann nicht sehen, ich kann nicht sehen. Preist den Herrn. We're so blind. Wir sind so blind. I'll try to read the Bible. Yeah, okay. Ich gebe Gott einfach die Chance. Lord, I know you need me, so bless me. Herr, ich weiß, du brauchst mich ja. Also bitte würdest du mich jetzt segnen. God's looking down like you are so arrogant, so proud. So arrogant, so stolz. I'm going to leave you in that wilderness. Ich werde dich da einfach jetzt in der Wildnis lassen. For 40 years. Für 40 Jahre. Werde ich dich dort lassen. And some Christians will live their whole life in a wilderness. Und einige Christen werden ihr ganzes Leben eben in der Wüste verbringen. And when they get to heaven, und wenn sie in den Himmel kommen, they'll meet somebody. Dann werden sie jemanden treffen. Hey, hallo. How are you doing? Wie geht's dir? Where are you from? Woher bist du? Oh, I was an Israelite. Ich war ein Israelit. Which generation? Welches Geschlecht? The wilderness generation. Naja, die Generation in der Wüste. Yeah, me too. Ich auch. Yeah, I'm like around 2008, like Vienna. I was wilderness all my life. 2008 in Wien, die ganze Zeit in der Wüste. I mean, I just came out of the Bema Seat judgment and. Ich war gerade beim Richterstuhl Christi und. I mean, it looked like an atomic bomb. I mean, when everything was. Alles in Feuer aufgegangen. I'm just thankful that I'm here. Ich bin nur dankbar, dass that's ich hier why bin. When we worship, I just worship so much because of God's mercy that he would even let someone like me in the kingdom. Ich werde dann so sehr anbeten, weil dass er überhaupt jemanden wie mich in sein Reich hineingelassen hat. Now let's move along, verse 9. Vers 9. Oh, verse 8 again, look. Vers 8. It says, it's worthless and close to being cursed and its end, teleos, is burned. Wenn es aber Dorn und Disteln hervorbringt, so ist es unbrauchbar und dem Fluch nahe, der am Ende, Telos, zur Verbrennung führt. There's no completion of the process. Dieser Prozess, er wird nicht abgeschlossen. The end of their process is just judgment, it's fire. Das Ende ihres Prozesses ist einfach nur Gericht. It's disappointment from God. Ein Feuer, die Enttäuschung Gottes. And God, we will talk to Jesus one day. Und eines Tages werden wir zu Jesus sprechen. And he's going to talk to us face to face. Er wird zu uns sprechen, Angesicht zu Angesicht. Romans chapter 14, verse 12. Römer Kapitel 14, Vers 12. Eyeball to eyeball with Jesus. Angesicht zu Angesicht mit Jesus. He's going to have the scars in his hands. Er wird da die Wunden mal in der Hand haben. He's going to ask us questions. Er wird uns Fragen stellen. Something like, what more could I have done for you? Wird fragen, was hätte ich mehr tun können für dich? He scratches his head, you see the scar in his hand. Und während er sich am Kopf kratzt, siehst du da die Wundmale in seiner Hand. Nothing you could have done. Du hättest nicht mehr tun können. Why didn't you respond? Warum hast du nicht darauf reagiert? I don't know. Ich kann es dir nicht sagen. I think I was stupid. Ich glaube, ich war einfach dumm. Yeah, I think it was more than that. Ich glaube, es war mehr als das. But we won't get into that now. Aber das werden wir Verse nicht behandeln. 9. Vers 9. But beloved, we are convinced of better things concerning you. Wir aber sind, wenn wir auch so reden, im Hinblick auf euch, Geliebte, he obviously knew these people. Vom Besseren überzeugt. And I'm convinced better things of the church here too. Also er hat sie ganz offensichtlich gekannt. Und ich bin auch vom Besseren überzeugt hier von dieser Gemeinde. And things that accompany salvation. Dinge, die dem Heil dienen. Though we are speaking like this. For God, here it is. For God is not unjust. Denn Gott ist nicht ungerecht. Why does he put that right there? Warum hat er dieses Wort da eingefügt? Because this is the issue. Denn das ist ja der Punkt. This is why we don't finish. Das ist der Grund, warum wir nicht abschließen. This is why we stop. Deswegen halten wir an. We think God is unjust. Wir denken, Gott ist ungerecht. And in Hebrews 3 it says in verse 11 they didn't know my ways, or verse 10. In Hebräer 3 Vers 10, da heißt es, sie kennen meine Wege nicht. They didn't know my ways. Sie kennen meine Wege nicht. Do you know what the ways of God are? Wisst ihr, was die Wege Gottes sind? Do you want to be first? Do you want to be first? Oder möchtest du der Erste sein? Be last. Dann sei der Letzte. You want to be the greatest? Möchtest du der Größte sein? Be the least. Dann sei der Letzte. Want to be big? Möchtest du groß sein? Gotta be small. Muss klein sein. You want glory? Möchtest du Herrlichkeit haben? You gotta suffer. Dann musst du leiden. You want to be near me? Möchtest du mir nahe sein? You gotta know what it's like to be far. Dann musst du auch wissen, wie es heißt, was es bedeutet, fern zu sein. These are God's ways. Das sind Gottes Wege. And they're not our ways. Und das sind nicht unsere Wege. And he has this process that we just don't like. Und er hat diesen Prozess, den wir irgendwie nicht mögen. He's training us in Hebrews 12. Er diszipliniert uns, er trainiert uns in Hebräer 12. But he's bringing us to a good place. Aber er bringt uns an einen guten Platz. And what gives us confidence is to see that Jesus was crucified. Und was uns Zuversicht gibt, ist, dass Jesus gekreuzigt wurde. Suffered the worst death imaginable. Dass er den schlimmsten Tod erlitten hat, den man sich nur vorstellen kann. Also von auch nur irgendeiner Person in der Geschichte. Because he had no sin. Denn er hatte ja keine Sünde. Which made it even worse. Was ihn noch viel schlimmer macht. And Jesus, who was crucified, is now has the name above every name. Und Jesus, der gekreuzigt wurde, hat jetzt den Namen, der über allen Namen erhaben ist. How about Joseph? Wie ist das mit Joseph? Who was sold into Egypt. Der nach Ägypten verkauft wurde als Sklave. And then he ended up in a prison. Und dann schließlich endete er im Gefängnis. And then he cursed God. Und er verfluchte Gott. And said, God, I won't follow you anymore. This is unjust. Ich werde dir nicht mehr folgen, das ist ungerecht. I'm going to live in sin forever. Ich werde jetzt für immer in Sünde leben. I'm going to curse you. Ich werde dich verfluchen. I'm going to be unthankful and murmur. Ich werde undankbar sein und nur noch klagen. Because I was my father's favorite son. Denn ich war doch der Lieblingssohn von meinem Vater. And now I'm going to take on all the evil of this prison and consume it on myself. Und jetzt müsste er das ganze Böse hier von diesem Gefängnis da einfach annehmen und mich davon verzehren lassen. But it doesn't say that. Nein, das steht da nicht. It said that Joseph feared God. Da steht drin, dass Josef Gott fürchtete. Despite the fact that it appeared that God was very unjust. Trotz der Tatsache, dass es so den Anschein hatte, als wenn Gott sehr ungerecht ihm gegenüber wäre. And it says, and God was with him. Aber es heißt da, Gott war bei ihm. We all think that God is unjust somehow. Wir alle denken irgendwie, dass Gott ungerecht sein könnte. We start to compare, we start to look at things. Wir fangen an, Dinge zu vergleichen, wir schauen uns auf Dinge we hin. Say, yeah, that's not really fair. I mean, I don't really deserve this. Denken so, das ist doch nicht fair, das habe ich doch nicht verdient. I mean, this is like really garbage that's happening to me. Was passiert mir da? Das ist doch wie Mist hier. I mean, like I've been in the church 7 years and I haven't found anybody to marry and also, ich bin jetzt seit 7 Jahren in der Gemeinde und ich habe niemanden gefunden, den ich heiraten könnte. She's already engaged. Bitte schön, die ist gerade reingekommen, ist schon verlobt. I hate her. Ich hasse sie. I want to kill her. Ich würde sie am liebsten umbringen. I want to put poison in her hot chocolate. I don't like her. I don't like you either. Also ich mag sie nicht und ja, you're not ich dich a just auch nicht. God. Du bist kein gerechter Gott. I don't like you anymore. Ich mag dich nicht mehr. And this is what happens. Und das ist das, was passiert. Let's read on. Lesen wir weiter. For God is not unjust. Denn Gott ist nicht ungerecht. So to forget you. Dich zu vergessen. God doesn't forget us. Gott vergisst uns nicht. Forget your work and your love. Vers 10 ist es. Denn Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen. Which you have shown toward his name. Und die Liebe, die ihr zu seinem Namen bewiesen habt. In having ministered and still ministering to the saints. Indem ihr den Heiligen gedient habt und dient. You have authentic community. Ihr habt authentische Gemeinschaft. Because you have an authentic faith. Weil ihr einen authentischen Glauben habt. That begins by letting the cross affect your life and the Holy Spirit. Das damit beginnt, dass das Kreuz einfach eine Wirkung hat in deinem Leben durch den Heiligen Geist. Verse 11, and we desire that each of you show the same diligence. Wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer. That means just keep loving, keep going. Eifer habe, macht weiter, einander zu lieben. Keep depositing God's love into the community. Macht weiter damit, dass er einfach Gottes Liebe in diese Gemeinschaft hier investiert. Receive his goodness. Empfangt seine Güte. And let it produce fruit. Und lass es einfach Frucht bringen. Let it produce love for one another. Lass es Liebe produzieren füreinander. So as to realize the full assurance of hope until the end. Um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende zu beweisen. It means you start to experience the fulfillment of what God has promised in the process. Und so fängst du an, die Erfüllung dessen dann auch zu erleben, was Gott mit diesem Prozess begonnen hat. And doors open and things happen and like wow. Und Türen öffnen sich und Dinge passieren. Every time God has blessed me. Jedes Mal, wenn Gott mich gesegnet hat, been after he tested me. Dann war das immer, nachdem er mich zuerst einmal erprobt and hatte. And when he brought me to the lowest, where I'd be crying on my knees or in my car. Und wenn er mich dann also an den niedrigsten Punkt gebracht hat, wo ich dann einfach auf meinen Knien war und nur noch geweint habe im Auto. God, I hate your plan. I hate Gott, ich hasse deinen Plan. It's so unfair. Es ist so unfair. Why? What did I do to you? Warum? Was habe ich dir getan? I just wanted to serve you. Ich wollte dir nur dienen. And here I am in this mess. Und da bin ich hier in diesem It's Durcheinander. So unjust. Das erscheint so ungerecht. But I'm gonna follow you anyway. Aber wie dem auch sei, ich werde dir einfach folgen. Where else am I gonna go? Wo sollte ich sonst hingehen? I don't know any other God. Ich kenne keinen anderen Gott. Do you? Kennst du einen? I don't know where to go. So ich you weiß go nicht, woher on. Ich hingehen sollte. And suddenly he lifts you. Und plötzlich hebt er dich wieder And auf. He brings you to a place you could never come to. Und er bringt dich an diesen Ort, wo du selbst nie hingelangen könntest. And look at verse 12 and we'll close. Vers 12, dann können wir abschließen. So that you will not be sluggish. Damit ihr nicht träge werdet. Amplified says indifferent. Die erweiterte Version sagt gleichgültig. Spiritually dull. Geistlich irgendwie träge. But imitators of those who through faith and long suffering inherit the promises. Sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen erben. It's faith and long suffering. Es ist Glauben und Ausharren. It's not patience. It's long suffering. Da steht nicht Geduld, es ist Ausharren. Long suffering always applies to people. It's Langmut. Also die Langmut lässt sich immer anwenden auf Menschen. It doesn't apply. It applies to people. God suffers long with us. Gott ist langmütig mit uns. He doesn't need patience because nothing threatens him. Er braucht keine Geduld, weil ihn nichts bedroht. But he has relationships, so he needs long suffering. Aber er hat Beziehungen mit uns, also braucht er Langmut. And I think the verse is telling us to suffer long with God's plan. Und ich glaube, der Vers sagt uns, dass wir einfach ausharren sollten in dem Plan Gottes. Look, you don't understand what he's doing, but through faith and just suffer long with God, okay? If you think he's unjust, just suffer long with him. Ach, du weißt nicht, was er tut, aber hey, sei einfach langmütig mit ihm. Harre aus. Just shake your head and say, God, I mean, do you know what you're doing? Schüttest du den Kopf, denkst du, Gott, weißt du, was du da machst? I mean, let's be realistic. I just followed you by faith and boom. Also, mal realistisch hier gesprochen. Ich bin dir gefolgt und boom. Come das on. Ist, hey. But you know what? All right, I'll suffer long. I'll just, okay. Nein. Ich werde einfach ausharren. Just gonna go, I'm gonna hold on, ich werde daran festhalten, so I can inherit the promises. Auf dass ich die Verheißung erben kann. And we hold on to the fact that God is a good God. Und wir halten an dieser Tatsache fest, dass Gott ein guter Gott How ist. Do we know that? Wie wissen wir das? Look at the cross. Schau auf das Kreuz. Look at the cross. Schau auf das Kreuz. Look at the cross. Schau auf das Kreuz. Every time you say God is not fair. Look at the cross. Immer dann, wenn du denkst, dass Gott nicht fair ist, schau auf das Kreuz. Because if anyone could say that, Jesus could say that. Wenn irgendjemand das sagen könnte, dann ist es Jesus. My God, why have you forsaken me? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? He actually did say that. Er hat es right? gesagt. God, Father, this Vater. Is like really bad. This is like unjust. Why did you leave me? Warum hast du mich verlassen? It's not fair. Nicht fair. And yet, he's the King of Kings and Lord of Lords. Und doch ist er König der Könige und Herr der Herren. I'll just close with this. Ich möchte damit abschließen. Find promises for yourself. Suche dir Verheißungen speziell für dich selbst. Read your Bible every day if you can. Lies deine Bibel, wenn du es kannst, jeden Be Tag. In the Word. Sei im Wort. And find promises. Und finde Verheißungen. One of my most wonderful promises is in 2 Timothy 2. Eines der wunderbarsten Verheißungen in meinen Augen ist im 2. Timotheus Kapitel 2. I want you to put it on my gravestone when I die. Und damit es auf meinen Grabstein schreibt, wenn ich sterbe. Es sei denn, dass der Herr früher wiederkommt. If you think I'm worthy of it. Und wenn ihr denkt, dass ich auch dem wert bin. It says this. Da heißt es Folgendes. It says, in a house there's many vessels. In einem Haus, da gibt es viele Gefäße. Some of dishonor and some to honor. Einige zur Unehre, einige zur Ehre. If you purge yourself, aber wenn du dich selbst davon reinigst, speaking of bad teaching, das spricht davon schlechten Lehren, if you purge yourself of stupid things, reinige dich von diesen dummen Dingen, you will be a vessel useful to the master. Dann werdet ihr, dann wirst du ein Gefäß sein, nützlich deinem Herrn. You could put that on my gravestone someday. That's what I would like. Das könnte bei mir auf dem Grabstein schreiben. If someone feels I'm worthy, useful to the master. Wenn ihr denkt, dass ich dem auch wert bin, nützlich dem Meister. This is the promise I'm asking God for. Das ist die Verheißung, um die ich Gott bitte. I just want to be useful to you. Ich möchte nützlich für dich sein. Because when I stand before the Lord, denn wenn ich vor dem Herrn stehe, and there's Jesus and he says, Rob Prokop, come right in. Da ist Jesus und er ruft, Rob Prokop, komm herein. He'll just say, Rob, come in. Rob, einfach sagen, Rob, komm rein. And I'm standing before him. Und so stehe ich dann vor ihm. His eyes of fire looking at me. Und diese Augen des Feuers, sie schauen mich I an. Just want one thing, ich möchte eine Sache, to hear. Die er da zu mir spricht. If I don't hear it, I don't know what I'm gonna do. I'm und just wenn ich das nicht dann hören kann, weiß ich gar nicht mehr, was ich tun werde. I want to hear, Rob. Ich möchte einfach hören, Rob. You were useful to me, thank you. Du warst mir sehr nützlich. Danke dir. Thank you. You were useful to the master. Danke. And I will be happy for the next zillion years. Und ich werde für die nächsten Unendlichkeiten werde ich einfach glücklich sein. I can be useful to the master. Wenn ich einfach hören darf, dass ich nützlich war dem Herrn. Burns in my heart. Und dieser Vers, er brennt and in meinem sometimes Herzen. Sometimes I feel so useless. Manchmal fühle ich mich so nutzlos. You go through the valleys and you think, I'm worth nothing. I can do nothing. I don't understand anything. Man geht durch Täler und denkt sich, ich verstehe hier einfach gar nichts. Wozu ist das Nütze? Wozu bin ich Nütze? And you hold on to the promise. Aber du hältst an dieser Verheißung you say, fest. Your ways are not my ways. Und sagst einfach, deine Wege sind nicht meine Wege. To go up, I've got to go down. Um aufwärts zu streben, muss ich hinabsteigen. To be first, I've got to be last. Um der Erste zu sein, muss ich der Letzte to sein. Be great, I've got to be nothing. Um großartig zu sein, muss ich nichts sein. To have a crown, I've got to have a cross. Um das die Krone zu haben, muss sein Kreuz sein. To have resurrection life, I have to be planted in death. Um Auferstehungsleben zu haben, muss ich erst einmal in den Tod hineingepflanzt werden. So, if you're in a process, if you're in the valley today, also wenn du dich in einem Tal befindest, if you're ready to let go, und bereit bist, einfach loszulassen, don't let go. Es einfach fahren zu lassen, dann lass es nicht fahren. And this is what Friday night is all about on Good Friday. Und darum wird es gehen am Karfreitag. It's all about just meditating on the cross of Jesus Christ. Es wird einfach nur darum gehen, über das Kreuz Jesu Christi zu meditieren. I hope there's not one person that doesn't weep there. I hope there's not one person. How do I say this now? I hope there's not one person that doesn't weep there. Yeah. Ich hoffe, dass es da nicht eine Person gibt, die das zu erleben nicht zum Weinen bringt. I want us all to weep. Dass wir alle einfach total berührt sind in Tränen. Dass einfach wirklich unser Herz sättigt mit diesen Eindrücken. Lass uns beten. Herr Jesus, Glaube kommt durch das Hören. Authentischer Glaube kommt durch das Hören. Dass wir von deinem Wort her hören. Die Zeit, die wir gemeinsam verbringen im Wort, ist so wichtig. Vielleicht ist heute Abend jemand hier. And you would like to have a living faith. Und du würdest gerne einen lebendigen Glauben haben. You would like to be part of the Jesus movement of today. Du würdest gerne Teil der Jesusbewegung sein heutzutage. What God is doing in the world today. Einfach Anteil nehmen an dem, was Gott in der Welt macht. It's very simple, just pray a prayer. Es ist ganz einfach. Bete einfach ein Gebet. But it's got to be from the heart. Aber es muss aus dem Herzen kommen. God, Gott, I know I'm a sinner. Ich weiß, ich bin ein Sünder. I've hurt people. Ich habe Leute gehört. I've hurt my conscience. Ich habe mein Gewissen gehört. I've sinned against you. Ich habe gegen dich gesündigt. Forgive me. Vergib mir. And cleanse me. Und reinige mich. Wash me through the blood of Jesus. Wasche mich durch das Blut Jesu. Jesus is the Lamb of God. Denn Jesus ist das Lamm Gottes. Say these words to God. Give me eternal life. Sprich diese Worte zu Gott. Gib mir ewiges Leben. As a gift. Als ein Geschenk. Forgive me. Vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. Come into my life. Komm in mein Leben. Jesus. Jesus. And for the church tonight. Und für die Gemeinde heute Abend. Lord, we want to be useful to you. Herr, wir wollen für dich nützlich sein. We want to hear. Rob, you were not just useful, but the whole church was useful. Wir wollen hören, so sagt Robert, nicht nur du warst nützlich, die ganze Gemeinde war nützlich. Person after person after person after person. Eine Person nach der anderen. Useful and useful and nützlich, useful. Nützlich. So nützlich. What a joy that will be on that day. Was für eine Freude wäre das an diesem Tag. When hundreds and hundreds hear those words. Wenn Hunderte und Aberhunderte diese Worte hören. Thank you. Danke. Lord, help us. Herr, hilf uns. Humble ourselves before you. Dass uns vor der Demütigen. We pray tonight. Darum bitten wir dich. Bless these words to our hearts. Lass diese Worte zum Segen werden in unseren Herzen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Let's take just a moment and think about the cross. Just think about the Lord. Denk einfach an den Herrn, an das Kreuz.